Unser Ding. Clubding. Mit Stefanie. Tag zusammen. Im Clubding hören wir jetzt eine Stunde die neuesten und angesagtesten Tracks direkt aus den Clubs. Und in der zweiten Stunde bekommt ihr was ganz Exklusives aus UK. Hot Chip. Das sind 5 Typen aus London. Die machen viel Elektro mit Indie. Hört sich wirklich extrem gut an. Und die erste Stunde eröffnet der neue Track von Sonny Fodera. The Moment heißt er. Die schöne Stimme, die wir gleich hören, kommt von Lily Allberg. Und die macht in dem Song ganz klar eine Ansage. Hör auf mit den Spielchen. Ich werde nicht warten. Ich will dich. Ja, also Zweifel bleiben da definitiv keine offen. Im Song geht es darum, mal den Moment nicht zu verpassen. Dass wir eben nicht in die Scheißsituation kommen und denken, Mensch, hättest du doch nur mal gemacht. Nee, weil das wäre blöd. Deshalb einfach mal treiben lassen und tun, auf was wir Lust haben. Gute Message, ich bin Fan davon. Ihr hört's jetzt. Sonny Fodera featuring Lily Allberg. The Moment im Clubding. Sounds of the Underground. About me, and it's funny how people can be brave, sending lies into space, not saying them face to face. Too good for you to ask me on a date. Quit the games, cause I ain't gonna wait. You're already overthinking. What if it all went wrong? You could be over drinking here with me all night long. And we would all be missing the moment, be missing the moment. Why don't we just let go of our misinterpretations? I'm gonna let you know. And we would all be missing the moment. Meet me in the city where everything that we feel is real. Eye to eye and hand in hand. We're breaking up the cycle, cause everything that we feel is real. Never gonna be missing the moment. Be missing the moment. In the moment. Bitches. das Original, aber trotzdem mit mehr Wumms. The Prince Karma, Later Bitches, in einem ganz neuen Remix von Billy Kenny für euch im Clubding. Und jetzt gibt's wieder harte Romantik und Gefühlsduseligkeit, unterlegt mit einem guten Beat, sind eigentlich so die Guilty Pleasures von uns allen. Irgendwie sind's auch immer Sätze mit drei Worten, die schwierig sind. Ich liebe dich. Ja, also da muss der Zeitpunkt stimmen, ne? Nicht zu früh, damit man nicht der creepige Weirde ist, aber zu spät ist auch ganz, ganz schlecht. Oder anderes Beispiel, ich vermisse dich. Leute, das kostet Überwindung. Also wenn ein Mensch nicht mehr in deinem Leben ist, weil du vielleicht auch was verbockt hast und dann die drei Worte zu sagen, ist fast so schwer wie den richtigen Zeitpunkt fürs erste Ich liebe dich zu finden. Aber wir bekommen jetzt Hilfe von Silk City. Das ist das Projekt von Mark Ronson und Diplo. Und die beiden haben einen Remix von Robins Missing You gemacht. Damit wird's jetzt viel, viel einfacher, Ich vermisse dich zu sagen. Ihr hört's jetzt im Club Ding. Oh, Clubding. Clubding mit Stefanie, das ist You and I von Au Eis im Remix von Huxley. Jetzt gibt's einen Track, der ist eigentlich schon alt. Ein Jahr. Also kein Clubding-Material mehr, aber er wurde jetzt aufpoliert. Vorher war quasi so eine leere Wohnung ohne Farbe an den Wänden. Jetzt wurde er gestrichen und schön eingerichtet. Es geht um In My Arms von Ferric Dawn und Robosonic. Die haben dann noch Gesang von Nicky Embers draufgepackt. Und jetzt nimmt das Ding wieder voll an Fahrt auf. Ich spiel's euch jetzt im Kubico Extended Remix. Hier im Club Ding. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Gotta rock with your conscience and touch your emotions. We'll be right back. Good and Easy von Ben Remember und Jasmina. Ihr hört das Clubding Sounds of the Underground mit Stefanie. Jetzt gibt's 4 Tracks am Stück. Den Anfang macht neuer Remix von Michalis Safras. Der hat Kashmir geremixed. Satisfy heißt das Teil. Paolo Martini hat was Neues auf Mother Recordings released. Hören wir. Danach Pax mit Snake und Virgil Abloh mit seinem neuen Remix von Plast, von Tiger und den Martinez Brothers. Jetzt für euch im Clubding. From coast to coast. Thank you. unser Ding. Club Ding, die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. even know where you are or who you are with. Here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. But where are you? Maybe in the club, maybe with another girl. You here with me? I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. So I'm right here, just waiting for you. But where are you? Maybe in the club. Maybe with another girl. I just want you here with me. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. I just want you here with me. Von Virgil Abloh. Ihr habt das Clubding mit Stefanie und ich habe jetzt was ganz Exklusives für euch. Eine Stunde lang einen DJ-Mix von Hot Chip. Hot Chip, das sind 5 Typen aus London, die mischen Elektro mit Indie. Vielleicht habt ihr sie auch schon mal live gesehen. Die waren im April in Deutschland unterwegs. 3 Auftritte hatten sie. Hier in Berlin, Hamburg und Köln. Nächste Woche Freitag kommt ihr neues Album raus. A Bath Full of Ecstasy. Das muss luftig klingen, hat ihr Produzent die ganze Zeit gesagt. Da muss mehr Luft rein. Luft in der Musik ist für Hot Chip anscheinend Synthesizer ohne Ende. Haben sie aufs Album nämlich gepackt. Und was euch da noch so an Sounds erwarten könnte, das hört ihr jetzt bei uns. Eine Stunde Hot Chip in the Mix beim Clubding. Thank you.

it was a really big thing. I mean, for both of us, but it was especially a big thing for my sister. She loved house music and listening to stations in Manchester would make her own house mixtapes from the radio and would listen to them obsessively. When she could make her own cassettes and play them over and over, she would dance endlessly in her bedroom. Upstairs dancing, I'd be downstairs watching telly with my mum and dad. I must have been about 13, yeah. And I kid you not, the whole house would be shaking. But it's not a big house. And especially banging was the living room door. And my dad would sit there. And he tried to be as patient as he could. But there'd be a point where he'd look over at my mum and he'd be like, "Janet, I gotta go up and say something." And my mum would look at him and she'd be like, "Don't you say a word."